Kapitel 5 Max und Jannik stehen hinter einem dicken Baum. Vorn am Gehweg hören sie einen Schlüssel im Schloss. Die Gartentür geht auf und wieder zu. Jemand geht ein paar Meter auf dem Gartenweg und macht dann eine Taschenlampe an. Nun kann man die Person gut sehen. Es ist ein Mann, mittelgroß, mit einem dunklen Mantel. Kurz vor der Haustür bleibt er stehen. Was macht er jetzt? Will er nicht ins Haus gehen? Nein, er sucht etwas unter der Treppe. Die beiden Jungs hören ihn leise schimpfen. Das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn? Sie muss hier sein. Er holt etwas aus seiner Manteltasche. Schnell merken Jannik und Max, dass es ein Handy ist und dass er eine Nummer wählt. Hallo Uwe, hier Sven. Ich bin jetzt da. Sag mal, wo soll die Tüte sein? Unter der Treppe? Aber da ist sie nicht. Sicher nicht. Ich stehe doch direkt davor. Warum hast du sie denn nicht ins Haus getan? Gut, okay. Ich warte hier auf dich. Der Mann steckt das Handy zurück. So ein Idiot, schimpft er. Dann holt er einen Schlüssel aus der Tasche, öffnet die Tür und geht ins Haus. Genau dort unter der Treppe habe ich die Tüte gefunden, sagt Max leise in Janniks Ohr. Unglaublich, meint Jannik, wie in einem Gangsterfilm. Was sollen wir jetzt tun? Ich geh mal kurz hin und schau durchs Fenster, antwortet Max. Bist du verrückt? Meint Jannik. Das ist viel zu gefährlich. Holen wir lieber die Polizei. Und wenn gerade keine Schmuggelware im Haus ist, sagt Max, dann kann die Polizei gar nichts tun und diese Typen suchen sich in aller Ruhe einen neuen Treffpunkt. Meinst du? Ja, sicher. Also, geh jetzt bitte zur Gartentür und pass auf. Wir wissen ja nicht, wann dieser Uwe kommt. Ich schau nur mal ganz kurz durch ein Fenster in das Haus rein und komme dann gleich zu dir. Wenn es dort drin wirklich noch mehr Elfenbein gibt, rufen wir sofort die Polizei. Na gut, sagt Jannik. Leise geht Max zum ersten Fenster. Der Raum dahinter ist dunkel und ruhig. Im nächsten Fenster sieht Max ein schwaches Licht. Vorsichtig schaut er in das Zimmer hinein. Auf dem Tisch steht eine kleine Öllampe. Der Mann, Sven, sitzt auf einem Stuhl und liest Zeitung. Max sieht alles, nur kein einziges Stück Elfenbein. Plötzlich hört er Jannik laut rufen. Ah, nein! Auch Sven hat es gehört und steht so schnell auf, dass sein Stuhl umfällt. Max läuft los in Richtung Straße. Hinter sich hört er Sven aus dem Haus kommen. Max hat Angst. Er läuft so schnell er kann. Wo ist Jannik? Was ist mit ihm? Warum hat er so laut gerufen? Schnell steigt Max über die Gartentür und dreht sich um. Aber hinter ihm ist niemand. Sven ist ihm nicht nachgelaufen. Plötzlich packt ihn eine starke Männerhand am Arm. Ah, nein! ruft Max. Nummer 2, sagt der Polizist und sieht ziemlich sauer aus dabei.